vor rund 3 Wochen, als die Lage an der Ostfront schwierig geworden war, hat der Führer den Befehl gegeben, 15 neue Divisionen aufzustellen. Sie hatten im ersten Aufstellungsbefehl den Namen Sperrdivisionen bekommen. Der Name wurde erfreulicherweise sofort geändert, sondern die Divisionen hießen dann Grenadierdivisionen. Ich möchte sagen, man müsste sie heißen Standfeste Grenadierdivision, denn das muss ihre Parole sein. Diese Divisionen, diese neuen 15 Divisionen, wurden mir vom Führer als Oberbefehlshaber unterstellt. Ich hatte damals schon vor, zu Ihnen allen zu kommen, so wie ich es in den Reihen der SS seit vielen Jahren geübt habe, dass ich immer zum Führerkorps meiner Verbände gesprochen habe und dass ich jeden Einzelnen kennengelernt habe. Denn wir haben ja miteinander für Deutschland zu fechten und zu kämpfen. Sie müssen mich kennenlernen und ich muss jeden Einzelnen von Ihnen kennengelernt haben. Es ist eine gute Gewohnheit. Man arbeitet und kämpft viel besser miteinander, wenn man einmal einander in die Augen gesehen hat. Inzwischen, zwischen dem Aufstellungsbefehl und meiner Absicht, Sie zu besuchen, bevor Sie ins Feld gehen mit Ihrer Division, kam dann die furchtbare Tat im Führerhauptquartier. Und nachdem wir, und das soll das Verhältnis von uns zueinander sein, für alle Zukunft, nachdem wir immer offen zueinander sein wollen, niemals um eine Sache herumreden, von der jeder weiß, dass sie da ist, sondern sie als Mannsbilder, als deutsche Soldaten ruhig miteinander besprechen und aussprechen, setze ich an den Anfang meiner Worte einige Gedanken zu dem, was vorgefallen ist. Ich darf hier die Alten von Ihnen, die es miterlebt haben, und die Jungen, die damals noch Knaben gewesen sind, an das Jahr 1918 erinnern. Im Jahr 1918, wo das Volk ausgehungert, wie es damals war, ausgewühlt durch Juden und durch die Hefe des Volkes, nicht mehr willens war, mitzutun, und die Führung zu schwach war, der Hefe des Volkes Herr zu werden. Das erinnert an die Zeit, wo Ihnen, den Alten unter Ihnen, die den Zweiten Weltkrieg jetzt mitmachen, damals als jungen Offizieren, Leutnants, Oberleutnants, Hauptleuten, Majoren, die Achselstücke heruntergerissen wurden, wo die Drückeberger, wo die Soldatenräte, der ganze vorbestrafte, verbrecherische Mob Deutschlands in der Uniform und in der Einkleidung des Soldatenrates den Führenden, den Offizieren an den Hals sprang, und wo diese Revolution von unten, die Revolte, uns einen Sieg aus der Hand schlug, der sicher in unserer Hand lag. Dass er sicher in unserer Hand lag, das hat uns der Gegner später bestätigt. Es war, wie es in allen Kriegen der Fall ist, eine Frage der inneren Seelenstärke und eine Frage der Nerven. So war es im Siebenjährigen Krieg, wo die Lage für den alten Fritz im Jahre 1761 und 62 verzweifelt gewesen ist, überhaupt gar nicht vergleichbar mit unserer heutigen Situation. Das möge sich gleich jeder merken, der über die Schwere dessen jammert oder sich selbst bedauert, über die Schwere dessen, was wir hier durchzumachen haben in unserer heutigen Zeit. Das ist nicht gegen das, was die älteste preußische Tradition im Jahre 1756 bis 63 durchzustehen hatte. Es war nicht anders bei den Kriegen, die der große Reichsgeneralfeldmarschall Prinz Eugen durch zwei Jahrzehnte seines Lebens im Westen und im Südosten des Reiches führte. Es war nicht anders in dem Krieg, der im Jahre 1848 der große Österreicher Radetzky für sein Österreich führte. Die Größe einer soldatischen Leistung wird uns in der Kriegsgeschichte erst dann immer klar und dann erst spricht die Kriegsgeschichte davon, wenn mit unzulänglichen Mitteln in schweren oder fast aussichtslosen Situationen das Herz der Männer, das Herz der Führenden groß genug und stark genug ist, das Unglaubliche zu wagen, niemals die Fahne sinken zu lassen und dann den Sieg und die Rettung für das Volk, für das Leben des eigenen Volkes herbeizuführen. 1918, die Revolte von der Straße, die uns den auch damals sicher in Aussicht stehenden Sieg, weil die Alliierten nicht mehr konnten, aus der Hand schlug. Damals, nach vier Kriegsjahren. Wir befinden uns am Ende des fünften Kriegsjahres unseres Weltkrieges, des zweiten größeren. Wir haben ein Volk in der Heimat, das zum Unterschied allerdings von damals reichlich und ausreichend zu essen hat. Das weiter zum Unterschied von damals gereinigt ist von Juden und von allen verbrecherischen Gesindel. Von dieser Seite hat Deutschland nicht die geringste Gefahr. Denn Sie wissen ja, ich spreche hier in diesem Kreis zu Ihnen, den mir vom Führer anvertrauten Offizieren ganz offen. Sie wissen ja, dass ich seit 10 Jahren das, was die Hefe Deutschlands war und ist, die Berufsverbrecher, die Asozialen, vorsorglich eingesperrt habe und dass diese heute die fleißigsten Rüstungsarbeiter sind in einem Ausmaß, wie sich der Einzelne gar nicht vorstellen kann. Von vielen wichtigsten Waffen und Geräten Deutschlands werden in diesen Lagern 1/3 dessen, was die deutsche Wehrmacht braucht, gefertigt. Wir sind weiter in der glücklichen Lage, dass wir im Innern keinen Juden mehr haben, sodass der Herd jeder Revolte in der Masse des Volkes ausgebildet ist. Und nun passierte uns allen. Und ich rechne mich als ihr vom Führer eingesetzter Oberbefehlshaber, als Soldat